Good morning. Und guten Morgen. Another day has gone and a new day has come. Ein Tag ist vergangen und ein neuer Tag gekommen. So what are we going to continue to talk about? Worüber reden wir heute? The cross, being identified with it and being dead to the world. So, über das Kreuz, mit ihr identifiziert zu sein und der Welt gegenüber gestorben zu sein. So what does this mean in practical terms, Reinhard? Was bedeutet das in der Praxis, Reinhard? If you can't apply what you are taught as the word of God, then the one who taught you did not do a good job. Also wenn ihr es nicht anwenden könnt, was euch jemand über das Wort Gottes gelehrt hat, dann hat er keinen guten Job gemacht. I'm going to help you to understand how you can actually practically apply this. Ich möchte euch aber verstehen helfen, wie ihr das in der Praxis anwenden könnt. When the Bible says the world is, when Paul said the world is crucified to me and I to the world. Wenn Paulus sagt, dass er der Welt gestorben ist und sie ihm. Here's what it means. Bedeutet das Folgendes. The world has no more grip on me. It cannot grip me because it's dead. Die Welt hat keinen Einfluss mehr. Sie kann mir nichts anhaben, weil sie tot ist. And me dead to the world means that I have no desire to surrender to it. Und dass ich der Welt gestorben bin, bedeutet, dass ich kein Verlangen mehr habe, mich hier hinzugeben. Seht so ihr das? You don't desire to surrender to the system of this world, and the system of this world cannot grip you. Ihr habt kein Verlangen mehr, euch diese Welt hinzugeben, und dieses System der Welt kann euch nichts mehr anhaben. I will give you an example that's very practical and for everybody to understand. Ich gebe euch ein Beispiel, das sehr praktisch ist und euch helfen wird. The system of this world, das System dieser Welt, is driven by something that we call culture. Ist davon getrieben, dass wir Kultur nennen. Do you know, most people don't even understand how powerful culture is. Die meisten Menschen verstehen nicht einmal, wie kraftvoll Kultur ist. Until they've lived in another culture. Bis sie in einer anderen Kultur gelebt haben. And the sad thing is, und das Traurige daran ist, people move into another culture, but they never embrace that culture. Dass viele Menschen in eine andere Kultur ziehen, aber diese niemals annehmen. They still don't understand the power of culture. Sie verstehen somit die Kraft der Kultur immer noch nicht. For instance, zum Beispiel, ich bin Österreicher. I'm also American because I lived there for 10 years. Ich bin auch Amerikaner, weil ich dort 10 Jahre gelebt habe. Now I live in Brazil. Und jetzt lebe ich in Brasilien. So, what do I do regarding food? Was mache ich bezüglich Essen? I think it's wonderful and enriching that God created so many cultures with so many different tastes of food. Ich glaube, es ist wunderbar und bereichernd, dass Gott so viele Kulturen mit so vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen hinsichtlich Essen geschaffen hat. I grew up with certain Austrian foods. Ich liebe bestimmte österreichische Mahlzeiten. That's wonderful. That's part of our culture. Das ist wunderbar und Teil unserer Kultur. When I go home to Austria, that's what I will eat. Und wenn ich nach Österreich heimkomme, werde ich diese auch essen. But when I go to any other place, I will use the taste buds that God gave me. Aber wenn ich an einen irgendeinen Ort komme, werde ich die Geschmackssinne, die Gott mir gegeben hat, freien Lauf lassen. Enjoy all these other rich things that the culture has to offer. Ich genieße dann all die reichhaltigen Speisen, die jede Kultur anzubieten hat. You know, many Brazilians have never learned that. Sehr viele Brasilianer haben das nie gelernt. You know, which country they've moved to, they need to have the rice and the beans and the meat every day. Egal in welches Land sie reisen, sie brauchen jeden Tag ihren Reis, ihre Bohnen und ihr Fleisch. Nothing wrong with rice, beans and meat. Es ist nichts Falsches an Reis, Bohnen und Fleisch. But there's something very, very wrong when you allow your culture to grip you in a way that's so powerful. Aber es läuft etwas ganz, ganz falsch, wenn ihr eure Kultur erlaubt, euch auf eine kraftvolle Art so zu binden. You find it hard to embrace other cultures. Dass es euch schwerfällt, andere Kulturen anzunehmen. Because that means that this world has actually gripped you. Das bedeutet dann nämlich, dass diese Welt euch in der Tat erfasst hat. I understand culture is powerful. Ich verstehe, dass Kultur kraftvoll ist. So here's what I've learned. Ich habe Folgendes gelernt. First moved to America from Austria. Als ich von Österreich nach Amerika gezogen bin, the first few months were very hard. Waren die ersten paar Monate ziemlich schwierig. It wasn't even the first time that I lived in another country. Es war nicht das erste Mal, dass ich in einem anderen Land lebte. The first time was very, very hard. Aber das erste Mal war es ziemlich, ziemlich schwer. And this is why. Und zwar deshalb. Because I began to compare things from Austria with things from America. Weil ich angefangen hatte, Dinge von Österreich mit denen von Amerika zu vergleichen. I began to miss the things from the Austrian culture. Ich hatte angefangen, Dinge aus der österreichischen Kultur zu vermissen. Good. And the Lord really, really dealt with my heart. Und der Herr hat sich dann wirklich um mein Herz gekümmert. Er sagte Folgendes. You've allowed things from your own culture to grip your heart too powerfully. Wow. Du hast erlaubt, dass deine eigene Kultur dein Herz so kraftvoll erfasst. Let it go. Lass sie gehen. You are not Austrian, neither you American, you are a citizen of the kingdom of heaven. Du bist nicht Österreicher, auch nicht Amerikaner, du bist ein Himmelsbürger. In fact, the Lord said to me. Der Herr sagte mir. Don't stop complaining about the American culture, go back home. Wenn du nicht aufhörst, dich über amerikanische Kultur zu beschweren, dann geh zurück nach Hause. So I quickly repented. Dann habe ich sofort Buße getan. You know, here is what we have to understand. Wir müssen Folgendes verstehen. If the culture of this world has gripped your heart, that it controls you, you are not dead to the world, neither is the world dead to you. Wenn die Kultur dieser Welt eure Herzen erfasst hat und euch kontrolliert, dann seid ihr der Welt nicht gestorben und sie auch euch gegenüber nicht. This is something that a lot of Christians have to wake up to. Und diesbezüglich müssen sehr viele Christen aufwachen. Look. Schaut. I've decided, ich habe beschlossen, that I will embrace any culture of any country that I go to and I will honor it. Dass ich jede Kultur des Landes, das ich bereise, annehmen und ehren werde. But the moment the culture of this country goes against the culture of the kingdom of God, I will reject it. Aber in dem Moment, wo die Kultur eines Landes gegen die Kultur des Königreichs Gottes geht, werde ich sie ablehnen. We don't even know how powerfully this world has gripped us through something that we call culture. Wir wissen nicht einmal, wie kraftvoll uns diese Welt erfasst hat durch das, was wir Kultur nennen. We call it culture, but in reality it's become the system of this world. Wir nennen es Kultur, aber in Wirklichkeit ist es das System dieser Welt geworden. I will tell you more tomorrow. Morgen werde ich euch mehr davon erzählen.